Doppeltes Spiel. Tonband von Wolfgang Heiniger und Enno Poppe im historischen Kontext. Hören Sie eine Sendung von Hannes Seidel. Wenn ich mich richtig erinnere, wollten wir beide unbedingt so ein Stück, also für zwei Schlagzeuger und zwei Keyboarder schreiben. Und wir hatten so ziemlich mehr oder weniger dieselbe Idee, was nicht ganz überraschend ist, da wir uns ja schon länger kennen. Ganz genau, ja sowas. Ich hatte den Auftrag bekommen und ich habe dann zu Wolfgang gesagt, ich würde gerne das und das Stück machen und machst du für mich dann eine Elektronik? Und dann hat der Wolfgang gesagt, dieses Stück wollte ich aber eigentlich schon machen. So, das wollte ich eigentlich gern selbst machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben einen Auftrag und es war sowieso klar, dass ich das alleine nicht machen könnte. Dann haben wir es zusammengeschmissen. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon wegen einem anderen Projekt auch sehr eng mit den Musikern der Musikfabrik irgendwie am Basteln und am Suchen, und dann haben wir das einfach genommen, um das Stück wirklich gemeinsam zu schreiben. Vielleicht ist es Zufall, dass Enno Poppe und Wolfgang Heiniger dieselbe Idee hatten, ein Stück für zwei Schlagzeuger und zwei Keyboarder zu schreiben, die nicht selbst klingen, sondern die Klänge der Schlagzeuger verfremden und erweitern sollten. Vielleicht lag es auch einfach nahe, für zwei Komponisten, von denen der eine von Haus aus Schlagzeuger, der andere Pianist ist, so ein Projekt gemeinsam zu realisieren. Wahrscheinlich ist, dass der Gedanke für so ein Stück sich bei jedem Einzelnen in einer früheren gemeinsamen Zusammenarbeit gebildet hat, wo live-elektronische Verarbeitung und Instrument schon ähnlich verwoben zusammengekommen sind. Für die Oper Arbeit, Nahrung, Wohnung von Enno Poppe hat Wolfgang Heiniger die Live-Elektronik realisiert. Auch hier wurde, wenn auch nur sehr subtil, ein Keyboard eingesetzt, das keine eigenen Sounds abspielte, sondern Klänge des Schlagzeugers mit Hilfe einfacher elektronischer Effekte verfremdete. Das mit dem Schlagzeug, wir hatten das eigentlich bei Arbeit, Nahrung, Wohnung, hatten wir schon rumgespielt und das gewissermaßen entdeckt, dass man mit Schlaginstrumenten da relativ weit kommt, auch klanglich sehr weit weg vom Original. Also das heißt, der Pitch-Shifter dort eigentlich viel mehr eine klangliche Wirkung hat als jetzt die Tonhöhe. Die hört man auch, aber die ist relativ irrelevant, jetzt auch im Tonband. Und da liegt dann Schlagzeug nahe und auf der anderen Seite die feine Ironie, quasi einen Keyboarder zu haben, den man gar nicht selber hören kann, der immer nur also sekundär spielt. Ich glaube, da ist der Weg zu zwei Klavier, zwei Schlagzeuger, wenn von dieser Besetzung als ironische Spiegelung davon, ist schon sehr nah. Auch für das Stück Tonband haben Wolfgang Heiniger und Enno Poppe sich entschieden, die Elektronik einfach zu halten. Es gibt zwei Möglichkeiten, durch die die Keyboarder die Schlagzeugklänge verfremden können. Das Pitch-Shifting, also das Verschieben des Originalklangs um ein festgelegtes Intervall nach oben oder unten, und die Ringmodulation, bei der der Originalklang mit einem zweiten Signal addiert und subtrahiert wird. Erzeugt wird also der Differenzton und der Summationston der Eingangssignale. Das Resultat des Pitch-Shifting sind Mixturklänge, die im gleichen Abstand auf- oder absteigen, während ringmodulierte Klänge gestaucht oder gespreizt werden, je nachdem, wie groß das Intervall zwischen den zwei Eingangssignalen ist. Hinzu kommt, dass die Intervallik der Keyboards nicht an die übliche Chromatik des Klaviers gebunden ist. Der Abstand zwischen den Keyboard-Tasten ist frei einstellbar. Entsprechend gestaucht oder gespreizt lassen sich so mit dem Keyboard alle möglichen Intervalle erzeugen, von mikrotonalen Schritten aus wenigen Cent Abstand bis zu mehreren Halbtönen auf einmal. Genau, Ringmodulator eigentlich nur bei ganz bestimmten Sounds auch, weil da haben wir dann auch festgestellt, also bei vielen Sachen klingt es überhaupt nicht interessant, manches ist auch dann einfach sehr historisch. Also der Ringmodulator ist halt unglaublich charakteristisch und geht in eine ganz bestimmte Zeit hinein und das ist tatsächlich sehr wenig. Ich würde höchstens irgendwie 10% vielleicht, ja, noch weniger. Mhm. Und kommt da der Name Tonband? Ganz klar. Ja. Also Tonband ist natürlich ein Verweis auf historische elektronische Musik, das ist ganz klar. Es gibt in dem Stück ja auch Stellen, die wirklich dann sowas haben davon, von einer Elektronik, die aus der Vergangenheit irgendwie, Tonbänder gibt es ja heute überhaupt nicht mehr, aber das ist irgendwie sowas, wo man sofort irgendwie daran denkt, irgendwie so Kontakte ist natürlich das Referenzstück eigentlich auch, wo das Tonband eigentlich quasi im Mittelpunkt steht. Als Referenz liegt Karl-Heinz Stockhausens Kontakte nahe. Das Stück wurde 1959 in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und späteren Leiter des elektronischen Studios des WDR, Gottfried Michael König, realisiert. Kontakte liefert aber neben der klanglichen Nähe zu Tonband auch strukturelle Bezüge. Da ist zum einen die Besetzung. Kontakte ist für Schlagzeuger, Klavier und Elektronik geschrieben. Zwar spielt der Pianist hier kein Keyboard, das die Schlagzeugklänge aufgreift, sondern sitzt an einem Flügel. Zusätzlich spielt er aber auch Schlaginstrumente wie Schellen, Becken, Woodblocks, Hi-Hat und andere. Die Idee der Annäherung der Instrumentalisten ist hier also bereits angelegt. Einerseits wird sie über den Austausch von Instrumenten realisiert, von denen vor allem in der Live-Situation am deutlichsten wohl das Tamtam heraussticht, das auf der Bühne genau zwischen den beiden Musikern steht und abwechselnd von ihnen bespielt wird. Andererseits trägt aber auch schon die Elektronik, wiedergegeben auf dem für Heiniger und Poppe namensgebenden Tonband, als Vermittler zwischen Pianist und Schlagzeuger eine große Rolle. Obschon nicht live erzeugt, streben viele der Klänge ein Verschmelzen von Klavier, Schlagzeug und elektronischer Klangerzeugung an oder zeichnen Übergänge von einem Klang zum anderen nach. In Stockhausens Kontakte sind es besonders die kurzen Klangereignisse von Elektronik, Schlagzeug und Klavier, die eine starke Ähnlichkeit aufweisen. Klänge wie jene von Woodblocks oder Gongs ließen sich schon damals gut elektronisch simulieren und sind im Gesamtklang kaum voneinander zu unterscheiden. Das Klavier, insbesondere in der Mittellage, sticht im Gegensatz dazu noch heraus. Oft wird es jedoch von Elektronik oder Schlagzeug gedoppelt, bekommt also quasi einen falschen Nachklang oder fungiert als Auslöser für rein elektronische Klänge, sodass es sich dennoch gut in den Gesamtklang einfügt. Dieser für die Anfänge elektronischer Musik Ende der 50er Jahre durchaus typische Sound von Klängen, die mit Hilfe von Abspielgeschwindigkeiten des Tonbands transponiert wurden, klingt auch in dem fast 50 Jahre später entstandenen Stück Tonband von Wolfgang Heiniger und Enno Poppe wieder durch und wird im Titel augenzwinkernd als historische Referenz angenommen. Thank you. Die klangliche Nähe beider Stücke entsteht zum einen durch ähnliche Instrumentenauswahl für den Schlagzeugapparat. Der unverkennbare Sound der transponierten Klänge, der im Fall von Kontakte durch Beschleunigung oder Verlangsamung des Tonbandes erreicht wird, wird in Tonband mithilfe des Pitch-Shifters realisiert. Gemeinsam ist den Stücken auch die pendelnde oder springende Intervallik zwischen den Einzelereignissen. Kaum gibt es eine Abfolge von Klängen, die in eine gemeinsame Richtung ginge. Meist springen die Klänge auf und ab, zumal oft in großen Abständen. Diese Wechselbewegung von Auf- und Abwärtssprüngen, die bereits zu Beginn von Tonband erklingt, lässt aber noch eine weitere, ältere Referenz aufscheinen. Béla Bartoks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug aus dem Jahre 1937. Das erste Thema dieses Stücks besteht aus genau so einer Wechselbewegung, wie sie auch für Kontakte und Tonband typisch ist, wenn auch dort in gespreizter oder gestauchter Form. Der Anfang von Tonband weist frappierende Ähnlichkeiten auf. Nicht nur wird der Untergrund ähnlich gestaltet. Bei Bartok eine tremulierende Pauke, bei Heiniger und Poppe eine große Trommel, die dann durch ein Güiro abgelöst wird. Selbst die Zahl der Anschläge und unterschiedlichen Töne ist zumindest zu Beginn identisch. Sowohl bei Tonband als auch in der Sonate besteht die erste Phrase aus 7 Anschlägen mit 7 unterschiedlichen Tonhöhen. Die zweite und dritte Phrase stimmen nicht mehr zahlenmäßig exakt überein, aber auch hier ist den Stücken gemeinsam, dass die Phrasen länger werden, in einem Fall bis zu 18, im anderen Fall bis zu 11 Anschlägen. Auch wenn die zweite und dritte Phrase nicht mehr exakt die gleiche Anschlagszahl haben, so gleichen sie sich doch sowohl in der Erweiterung als auch in der Fortführung der Wechselbewegung. Auch Stockhausens historisch zwischen den beiden Stücken liegende Kontakte beginnt ähnlich mit einem grundierenden Klang, in diesem Fall erzeugt auf dem schon erwähnten Tamtam auf der Mitte der Bühne und Elektronik, gefolgt von einer Wechselbewegung in Klavier, Schlagzeug und Elektronik, die hier allerdings einen ganz anderen Charakter angenommen hat. Dieses Tamtam, das zu Beginn von Kontakte mit einem Metallstab gerieben wird, führt zu einer weiteren Spur von Gemeinsamkeiten, die erkennen lassen, wie sehr die Stücke bewusst oder unbewusst aufeinander bezogen sind. Das Tamtam wird im gesamten Stück genau 3-mal bespielt, relativ gleichmäßig über die halbe Stunde Dauer verteilt und teilt es so in etwa 3 gleich lange Abschnitte. Bartoks Sonate und Heiniger Poppes Tonband dauern ebenfalls etwa eine halbe Stunde und bestehen, im Fall von Tonband, zumindest in der ersten Version von 2008, auch aus 3 Teilen. In beiden Fällen sind sie explizit als Sätze bezeichnet, auch wenn sie in Tonband nahtlos aneinander anschließen. Die Dauern der Teile sind nur im Fall des ersten Satzes bei allen 3 Stücken annähernd gleich. Die Analogie ist eher formaler Art. Sucht man nach Gemeinsamkeiten in den zeitlichen Proportionen, wird man auf eine Stelle aufmerksam, die sowohl bei Kontakte als auch bei Tonband eine herausragende Rolle spielt. Zu Beginn des dritten Satzes von Tonband erklingt eine Sirene, die sich deutlich vom restlichen Schlagzeugapparat absetzt. Der Klang dieser Sirene wird verfremdet durch eine leichte, choralartige Verschiebung. Wolfgang Heiniger sagt, dass ihm für diese Stelle explizit die Orgelmusik von Josef Rheinberger interessiert habe, insbesondere der Umstand, dass er bei ihr keinen Ton verstehe. Die Harmonik im Tonband ist an dieser Stelle zu Beginn des dritten Satzes gleich doppelt verzerrt. Zum einen ist die Stimmung des Keyboards auf 133 Cent eingestellt. Der Abstand zwischen zwei Tasten beträgt also etwa ein Drittel Halbton. Zum anderen ist das Eingangssignal, also die Klänge der Sirene, so unbeständig, dass jeder Akkord augenblicklich wieder entgleitet. Die Auf- und Abwärtsglissandi der Sirene erinnern an eine signifikante Stelle in Karl-Heinz Stockhausens Kantate. Jener nämlich, an der die Frequenz eines Klanges immer weiter abgesenkt wird, bis er als Puls wahrnehmbar wird. Eine für Stockhausens Ästhetik maßgebliche Entdeckung im elektronischen Studio war, dass sich Pulse durch Beschleunigung in Tonhöhen und Töne durch Verlangsamung in Rhythmen überführen lassen, dass also Rhythmus und Tonhöhe ein Kontinuum bilden. In seinem berühmten Aufsatz »Wie die Zeit vergeht« von 1957 hat er diese Beobachtungen deutlich dargelegt. In der erwähnten Stelle in Kontakte wurde diese Transposition von Tonhöhe in Dauer auskomponiert und lässt sich so hörend nachvollziehen. Dieser Klang, der jenem der Sirene nicht unähnlich ist, findet zudem fast zum selben Zeitpunkt im Stück statt wie die Sirenenstelle in Tonband. Man muss Wolfgang Heiniger und Enno Poppe glauben, wenn sie, auf die strukturellen Gemeinsamkeiten von Tonband, Kontakte und Bartok-Sonate angesprochen, sagen, dass sie nichts davon beabsichtigt hatten. Die klangliche Referenz auf eine Musik der späten 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, namentlich auf Kontakte, wurde schon in den Titel mit aufgenommen. Weitere bewusste Analogien, gar Zitate, wurden, wie sie sagen, nicht absichtsvoll hineinkomponiert. Auf die Kohärenz zwischen den zwei Glissando-Stellen in Kontakte und Tonband antwortet Enno Poppe. Nee, die Sirene war ja eher so, dass wir dort etwas wirklich von extrem außerhalb Liegendes gebraucht haben oder auch uns wirklich entschieden haben, ein Instrument zu nehmen, das wirklich so weit weg ist von dem, was das Stück bisher, was es vorher war. Und da kann man über psychologische Momente des Hörens auch nachdenken, warum ist Stockhausen genau das Gleiche irgendwie braucht, dass nach viel Zeit, wo einfach der Tonraum relativ starr ist und eine bewegte Tonhöhe irgendwie haben möchte. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Aber das war zunächst mal eher auch nicht semantisch, die Sirene, sondern einfach nur weiter weg, und zwar viel weiter weg. Also das wirklich von diesen normalen Instrumenten wirklich sehr weit weg kommen. Es lassen sich noch etliche weitere Stellen struktureller und klanglicher Gemeinsamkeiten zwischen den drei Stücken finden. Interessant ist insbesondere die Weiterentwicklung des Instrumentariums von zwei Klavieren und zwei Schlagzeugen über Klavier, Schlagzeug und Elektronik zu zwei Schlagzeugern und zwei elektronikspielenden Pianisten. Dass diese Veränderung keine reine Willkür ist, sondern sich jeweils aus der Struktur des Vorhergehenden herauslesen lässt, zeigt sich eindrucksvoll in der Harmonik Bartoks, die bereits gedanklich jene elektronische Verarbeitung vorwegnimmt, die bei Kontakte und bei Tonband eine große Rolle spielen: Parallelführung und Spreizung. Betrachtet man die Harmonisierung der Linien oder der Melodien bei Bartok, so fällt auf, dass es über das gesamte Stück hinweg nur zwei Formen gibt: den Mixturklang und die Intervallspreizung, also genau jene klanglichen Funktionen des Pitch-Shifters und des Ringmodulators. Weder tauchen tonale Fortführungen auf, in denen sich große und kleine Terzen abwechseln, noch gibt es einen Wechsel von unterschiedlichen Akkordtypen. Und wenn, dann in eben jener Form der Spreizung der Intervalle, wie sie bei einer ringmodulierten Linie vorkommen würde. Akkorde entstehen bei Bartok wie beim Pitch-Shifting durch Parallelführung mehrerer Stimmen. In dem folgenden Beispiel wird die Melodie im ersten Klavier zunächst in großen Terzen und Oktaven gedoppelt, während eine zweite nur in Oktaven gespielt wird. Kurz darauf spielen beide Klaviere ihre Melodien jeweils in Oktav- und Tritonusdopplung. Diese Technik der Parallelführung oder des Mixturklangs macht den Großteil der Harmonisierung von Bartoks Sonate aus. Nur sehr sporadisch erklingen die sich stauchenden und spreizenden Klänge, die der Folge von ringmodulierten Klängen ähnlich sind. Auch dieses Verhältnis wird bei Tonband gedoppelt mit dem Verhältnis von Pitch-Shifter und Ringmodulator. Während der Ringmodulator nur sehr vereinzelt eingesetzt wurde, macht das Spiel mit dem Pitch-Shifter ca. 80% des Stücks aus. Im nächsten Beispiel aus Bartoks Sonate ist eine Akkordfolge mit etwas Vorlauf zu hören, in der die Intervalle der Akkorde zunächst größer werden und dann wieder kleiner. Der Vorgang wird kurz darauf wiederholt. Im folgenden Beispiel ist die zweite Spreizung deutlicher zu hören, da sie alleingestellt ist und deutlich langsamer als zuvor. Nun wäre es gewagt, zu behaupten, Béla Bartok hätte den instrumentalen Pitch-Shifter und Ringmodulator erfunden. Dass aber schon in seiner Musik eine Denkweise vorherrscht, in der Akkorde geradezu mechanisch gleichwertig an eine Melodie gekettet und nicht einem hierarchisch geordneten Tonhöhensystem unterworfen werden, dass also spezifische Verdopplungsideen zur Disposition gestellt werden, ist bemerkenswert. Das Stück hat sowohl in Bezug auf seine Besetzung als auch auf seine Harmonik ein neues Feld eröffnet, das sich von der vorherrschenden europäischen Klanglichkeit aus Streichern und Bläsern entfernt. Die Klanglichkeit, ausschließlich aus Anschlagsinstrumenten bestehend und durch das Fehlen jeglicher Streich- und Blasinstrumente charakterisiert, als auch die strukturell vorelektronische Harmonie haben sich, wie es scheint, hervorragend geeignet, Musik für Elektronik und Instrumente zu denken. Dem mag zugutekommen, dass diese Besetzung äußerst beweglich ist, zumal, seit nicht nur Schlagzeug ein prinzipiell offener Instrumentenbegriff ist, sondern auch Pianisten nicht länger nur Klavier oder Flügel spielen, sondern eben auch Keyboards als Controller bedienen können. Die Beweglichkeit von Pianisten auf der Tastatur, das ist einfach das beste elektronische Interface, das wir haben. Also quasi alle anderen Geräte, zum Beispiel irgendwelche Slider, Fader, irgendwelche Interface, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, mit VI-Konsolen heute irgendwie Musik zu steuern. Trotzdem gibt es eigentlich nichts, was so fein ist wie Hände von Pianisten, einfach weil die schon seit frühester Kindheit das geübt haben. Die spielen irgendwie 25 Jahre schon Klavier und die haben dort unglaublich viele Fähigkeiten. Und all diese pianistischen Feinheiten kann man eigentlich sich vor allem nutzbar machen, um damit den Klang und die Elektronik zu steuern. Das finde ich super interessant. Und das Zweite ist natürlich auch die Zweckentfremdung quasi von diesen pianistischen Sachen. Also vieles von dem, gerade wenn man sich die Noten anschaut, ist ja wirklich traditioneller Klaviersatz. Also man könnte das quasi so am Klavier irgendwie halbwegs sinnvoll irgendwie spielen, obwohl ich das nicht hören möchte. Aber diese Brechung, die da entsteht, dass die wirklich etwas Pianistisches tun, aber es ist eigentlich nur eine Steuerung von Live-Elektronik, genau das finde ich interessant daran. Also man erfährt einerseits was über die Klaviermusik, andererseits aber wird die Elektronik dadurch auch viel, viel komplexer und viel feiner. Die Homogenität des Quartetts bei Bartok, die bei Stockhausen durch ein Duo plus Elektronik erweitert worden ist, wird bei Tonband zusammengeführt zu einem Quartett, in dem zwei Spieler jeweils sekundär die Klänge der anderen zwei doppeln. Dass diese Besetzung zusätzlich die Beziehung der beiden Komponisten doppelt, und zwar, wie sollte es anders sein, zweifach, überrascht kaum noch. Da ist zum einen das Komponistenduo, von dem der eine Schlagzeug, der andere Klavier spielt. Es ist aber auch ein Komponistenduo, von dem der eine die Elektronik programmiert und der andere aus der Instrumentalkomposition kommt. In dieser Aufgabenverteilung haben Enno Poppe und Wolfgang Heiniger für Arbeit, Nahrung, Wohnung zusammengearbeitet. Nur war hier, zumindest offiziell, Enno Poppe der Komponist und Wolfgang Heiniger der Programmierer. Diese Aufteilung ist nicht unüblich. Auch Karl-Heinz Stockhausen hatte, wie bereits erwähnt, Kontakte nicht alleine erstellt. Wie groß der kompositorische Anteil von Gottfried Michael König bei dem Stück war, wird sich wohl nicht klären lassen. Sich ganz in der Tradition der großen Meister sehend, hat Karl-Heinz Stockhausen in Veröffentlichungen für sich allein den Anspruch erhoben, das Stück komponiert zu haben. Musik, die in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit komponiert wurde, scheint vor allem im repräsentativen Musikbetrieb einen schweren Stellenwert zu haben. Das ist manchmal einfach, wir stellen das hier fest, dass der Verlag Ricordi es bis heute nicht hingekriegt hat, auf das Titelblatt die beiden Namen von den Komponisten draufzuschreiben, weil irgendwie das bei denen in der Verwaltung irgendwie, in der EDV irgendwie dafür keine entsprechende Rubrik gibt. Ich würde auch sagen, die soziologischen Rahmenbedingungen scheinen problematisch zu sein mit einem geteilten Autorenbegriff oder einem kollektiveren Autorenbegriff. In der Praxis, das wäre mir wichtig, dass man das auseinanderhält, dass man da nicht die Dinge vermischt. In der Praxis ist es unproblematisch. Ich glaube, hat es A immer gegeben, B wird es immer geben und ist es nun mal so in Musik. Aber es scheint mir mehr ein künstliches Problem, das natürlich entstanden ist über Urheberrecht und aus vielleicht finanziellen Interessen, was ja eben gerade bei der neuen Musik dann ja eigentlich so lächerlich ist, weil so richtig Geld verdient wird ja da eh nicht, also das, als Autor. Also ich glaube, so ehrlich muss man dann schon sein, also reich wird damit niemand, das heißt, man könnte sich viel mehr entspannen. Im Fall von Tonband ist die Zusammenarbeit von Enno Poppe und Wolfgang Heiniger von Anfang an als gleichberechtigt angelegt gewesen. Beide haben gemeinsam über mehrere Tage mit dem Instrumentarium der Musikfabrik und der Elektronik improvisiert und sich dann das Schreiben des Stücks aufgeteilt. Enno Poppe hat die ersten beiden Sätze notiert, Wolfgang Heiniger den dritten, der in seiner Dauer in etwa den ersten beiden gleicht. Was wir aber am Anfang hatten, war quasi schon so eine Art Formplan für das Ganze. Also dass wir auch uns verständigt haben darüber, dass die Form, also eine Formidee für alle Teile irgendwie gleich ist, also sowohl für die, die ich schreibe, als auch sowohl für die Wolfgang geschrieben hat, da hatten wir gemeinsam, aber wie das mit solchen Formideen ist, denen kann man dann sehr frei umgehen. Aber wir haben die tatsächlich am Anfang für alles entwickelt. Es gab gewisse Vorstellungen, wo es laut ist. Also weil das ja wahrscheinlich das ist, was man am ehesten kontrollieren muss. Also das nicht irgendwas alles irgendwie wegwalzt. Also wo ist laut? Und das weiß ich noch, das wussten wir. Also der Rhythmus der lauten Stellen. Auch der Rhythmus des Leeren, das weiß ich noch. Dicht und Leer waren noch Kategorien. Mhm. Während des Schreibprozesses haben sie sich immer wieder einzelne Teile zugeschickt und gegebenenfalls auch korrigiert. Vertrauen ist das Wort, das beide hierfür verwenden. Vertrauen, dass, wenn der andere etwas für nicht gut hält, dass es dann schon seine Richtigkeit haben wird. Abstand nehmen von seinem eigenen Ego, seine eigene Überzeugung relativieren zu können, scheint eine weitere Bedingung zu sein, um so zusammenarbeiten zu können. Also natürlich bedeutet jede Kooperation zuerst mal einen Verlust. Aber wenn man, und es ist immer nur eine Frage, inwiefern man das dann als wirklich als schmerzhaft empfindet. Das heißt, dass man jetzt da nicht das Ego ausbaut oder die totale Kontrolle über alles hat. Wenn man das relativ loslässt, und ich glaube, das hat bei uns beiden möglicherweise durchaus auch mit der Theatererfahrung zu tun, die auch immer eine kollektive Arbeit ist. Das heißt, es gibt ein gewisses Gewohntsein. Und das auch nicht so schlimm zu finden, dass man jetzt nicht hinter jedem Tag sein Häkchen gesetzt hat. Dann ist das alles gar nicht so tragisch, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Also es ist natürlich ist es irgendwo ein intimer Vorgang, aber er ist auch nicht intimer, als wenn man in einer Probe ist mit einem Musiker. Diese Relativierung der Einzelkämpferposition findet nicht zuletzt auch in der Musik ihren adäquaten Ausdruck. Weder können die Pianisten als Pianisten allein sich präsentieren, da sie ja immer nur das weiterverarbeiten, was die Schlagzeuger primär erzeugt haben. Aber auch diese sind kaum als Einzelne wahrzunehmen. Alles wird durch die Hände der Pianisten noch einmal umgeformt, gedreht oder, vielleicht ist dies der Grund, warum der Pitchshifter so viel häufiger verwendet wird als der Ringmodulator, gedoppelt. Hören Sie Tonband von Wolfgang Heiniger und Enno Poppe. Es spielen Dirk Rotbrust und Arnold Marinissen Schlagzeug sowie Ulrich Löffler und Benjamin Kobler Keyboards. Thank you. Doppeltes Spiel. Tonband von Wolfgang Heiniger und Enno Poppe im historischen Kontext. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Hannes Seidel. Zuletzt brachten wir einen Ausschnitt aus dem Stück mit Dirk Rotbrust und Arnold Marinissen Schlagzeug sowie Ulrich Löffler und Benjamin Kobler Klavier. Es sprach der Autor, außerdem kamen Wolfgang Heiniger und Enno Poppe zu Wort. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks.